In der TVRK wurden die Postos geschaffen, die die ganze Armee und das gesamte Volk des Landes zum Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete vom Bezirk Nordhamgyong aufrütteln. Die aussagekräftigen und kämpferischen Postos stärken die Armee und das Volk der TVRK, die an der Front für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete, der vordersten Front im 200-Tage-Kampf, den unbesiegbaren Geist von Südkorea und den unbeugsamen Geist des heroischen Volkes vor aller Welt demonstrieren in ihrem revolutionären und kämpferischen Elan.